Überglänzte Nacht aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Überglänzte Nacht. Der Himmel, dran die blanken Sterne hängen, hat seine Fernen atmend ausgespannt, und nachtverhüllte Blüten übersprengen mit heißen Düften das verklärte Land. Die Wälder brennen blau wie Amethyste, sie rauschen nicht, stumm stehen ihre Reihen, und solche Stille liegt im Land, als müsste der Engel Schwinge über ihnen sein. Und jedes Herz muß diesen Segen spüren, und alle Wege, die noch irre gehen, wird nun ein Traum zu jenen Türen führen, die vor den Landen der Verheißung stehen. Ende von Überglänzte Nacht, aufgenommen von Sonja.